Der Vorsitzende der SPD-Volkskammerfraktion Schröder hat ein von der Bild-Zeitung verbreitetes Interview dementiert, in dem er einen Beitritt der DDR zur Bundesrepublik nach Artikel 23 des Grundgesetzes bereits innerhalb der nächsten Wochen für den Fall einer Krisensituation nicht ausgeschlossen haben soll. Ein in der morgigen Ausgabe der Zeitung erscheinender Text sei von ihm nicht autorisiert worden, hieß es in einer Mitteilung der Pressestelle der SPD-Fraktion. Dagegen bleibt die Bild-Zeitung bei ihrer Darstellung. Das Blatt teilte mit, man könne die Authentizität des Interviews mit einem Tonband belegen. Der Konflikt um neue Tarifverträge für die Redakteure an Tageszeitungen ist beigelegt. Arbeitgeber und Gewerkschaften einigten sich heute in Stuttgart auf Einkommensverbesserungen von 6,8%, rückwirkend zum 1. Mai, einen neuen Manteltarifvertrag und erstmals auch auf einen Ausbildungsvertrag für Volontäre. Bis 1998 wird die 35-Stunden-Woche in Stufen eingeführt. Bei dem heftig umstrittenen Punkt der Umsetzung der Arbeitszeitverkürzung wurde ein Anspruch auf Zeitausgleich möglichst innerhalb der beiden folgenden Wochen festgeschrieben. Der französische Staatspräsident Mitterrand will Polen bei der Lösung seiner Schuldenprobleme unterstützen. Mitterrand habe dem polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki heute bei einem einstündigen Gespräch im Élysée-Palast zugesagt, sich bei den internationalen Finanzinstituten und Banken dafür einzusetzen, Polen die Rückzahlung der Schulden zu erleichtern, sagte ein französischer Regierungssprecher in Paris. Die Verbindlichkeiten des osteuropäischen Landes werden auf rund 42 Milliarden Dollar geschätzt. Mazowiecki habe seinem Gastgeber deutlich gemacht, dass sein Land noch vor der Vereinigung beider deutscher Staaten einen deutsch-polnischen Grenzvertrag wünsche. Der polnische Ministerpräsident hält sich zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in Frankreich auf. Regierung und Parteiführung der Sowjetrepublik Armenien haben den morgigen Tag zum nationalen Trauertag erklärt. Die blutigen Zusammenstöße zwischen armenischen Nationalisten und sowjetischen Soldaten in Erevan, die mindestens 21 Menschenleben forderten, hätten einen solchen Trauertag notwendig gemacht, meldete Radio Erevan. Ein typischer Bonner Sturm im Wasserglas, alles Quatsch. Eduard Heussen, Sprecher der SPD in Bonn, hat heute mit diesen Worten versucht, Öl auf die Wogen zu gießen, die Oskar Lafontaine, der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, mit seinen jüngsten Äußerungen zum Staatsvertrag mit der DDR angeblasen hatte, und dies aus vollem Hals. Und vielen seiner Parteifreunde hat es da wohl den Atem verschlagen. Ihnen wollte das Festhalten von Lafontaine an seiner Meinung, der Staatsvertrag mit der DDR werde schlimme soziale Verwerfungen hüben und drüben nach sich ziehen und sei daher abzulehnen, als überzogen erscheinen, der großen nationalen Sache nicht angemessen. Die Präsidien der SPD machten sich heute in Bonn Gedanken darüber, eine Pressekonferenz danach Hans-Jörg Krieger für uns besucht. Ein Präsidiumsmitglied hat sich nach der knapp zweistündigen Sitzung des höchsten Führungsgremiums der Partei für die Unterrichtung der Presse offensichtlich nicht zur Verfügung stellen wollen. Mit der Aufgabe wurde Vorstandssprecher Eduard Heussen betraut, der indessen nicht unerwartet mit nur spärlichen Mitteilungen aufwartete. Darunter auch diese. Die Berichte über angebliche Rücktrittsdrohungen im Zusammenhang mit den Verhandlungen in den letzten Tagen entbehren jeglicher Grundlage. An keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt hat Hans-Jochen Vogel seine Funktionen ins Spiel gebracht. Er denkt auch gar nicht daran, das zu tun. Die Meldungen über angebliche Rücktrittsdrohungen des Parteivorsitzenden, wie der Parteisprecher sagte, standen im Zusammenhang mit den aufreibenden Versuchen Vogels, die Partei und den Kanzlerkandidaten Lafontaine auf eine Linie zu bringen. Nach der letzten Vorstandssitzung der Partei in der vergangenen Woche schien Vogel zunächst ein Erfolg beschieden zu sein. Man verständigte sich auf eine Ablehnung des Vertrages über eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion mit der DDR in seiner vorliegenden Fassung. Zugleich wurde eine Zustimmung signalisiert für den Fall, dass die Bundesregierung sich zu Änderungen oder Ergänzungen des Vertragstextes verstehen könne. Dies versehen mit dem Zusatz innerhalb oder außerhalb des vorliegenden Vertrages. Doch die Eintracht währte nicht lange. Am vergangenen Wochenende wirbelte der saarländische Ministerpräsident mit einem Interview im Spiegel neuen Staub auf, indem er von der SPD im Bundestag ein Nein zum Staatsvertrag forderte, zugleich aber ausdrücklich die Möglichkeit offen ließ, den Vertrag im Bundesrat, wo die SPD über eine Mehrheit verfügt, nicht zu blockieren. Noch am Wochenende hagelte es nicht nur Kritik aus dem Regierungslager an dem empfohlenen, gespaltenen Abstimmungsverhalten, sondern auch aus den Reihen der SPD, wo Politiker wie Annemarie Renger, Wilfried Penner und Dieter Haag unmissverständlich zu verstehen gaben, dass sie dieser Taktik des Kanzlerkandidaten nicht folgen werden. Diese Auseinandersetzung spielte in der heutigen Präsidiumssitzung natürlich eine Rolle. Das Ergebnis fasste Sprecher Heussen wie folgt zusammen. In der Präsidiumssitzung wurde festgestellt, dass weitgehende Übereinstimmung mit dem Vorstandsbeschluss bestehen. Insofern, auch mit genauem Blick auf dessen, was Oskar Lafontaine gesagt hat, haben alle Präsidiumsmitglieder versucht, da die Wellen zu glätten. Denn man muss da mal genau lesen, was er gesagt hat. Genau gelesen haben sicher alle. Und ebenso sicher ist, dass unter den Mitgliedern des Präsidiums die Meinungen über Lafontaines Doppelstrategie geteilt sind. Offizielle Lesart aber bleibt bis auf Weiteres. Das Abstimmungsverhalten der SPD bei der Ratifizierung des Vertrages wird im Lichte der morgen beginnenden Verhandlungen mit der Regierungskoalition geprüft und festgelegt werden. Der Staatsvertrag Bonn-Ost-Berlin war heute Thema auch eines Gesprächs von Bundeskanzler Helmut Kohl und DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière in West-Berlin. Zu erfahren darüber war freilich nicht mehr als die kurze Mitteilung Kohls, es sei viel Gutes geleistet worden. Auch das Präsidium der Freien Demokraten hat heute in Bonn die geplanten Regelungen mit der DDR diskutiert. Aus Bonn dazu Dieter Kopp. Der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff hat kein Verständnis für die Auseinandersetzungen über den Staatsvertrag mit der DDR, die sich in den Reihen der Opposition abspielen. Er ist aber, wie er heute nach einer Präsidiumssitzung vor der Bonner Presse mitteilte, überzeugt davon, dass die Sozialdemokraten am Ende im Bundestag wie auch im Bundesrat zustimmen werden. Die Folgen einer Ablehnung wären in seinen Augen zu dramatisch. Wer diesen Staatsvertrag, meine Damen und Herren, verhindern will, der muss sich an das erinnern, was uns aus der DDR vor Monaten gesagt worden ist. Entweder kommt die D-Mark zu uns oder wir kommen zur D-Mark. Neue Übersiedlerwellen also stünden ins Haus. Eine Perspektive, die schrecken muss. Lambsdorff machte einen Tag vor dem Bonner Spitzengespräch über den Staatsvertrag deutlich, wo Chancen für einen Kompromiss gegeben sind. Nach seinen Worten laufen die Sozialdemokraten offene Türen bei der FDP ein, wenn sie eine Regelung für das Vermögen von SED und ehemaligen Blockparteien verlangen oder den Missbrauch beim Geldumtausch ausschließen wollen. Auch sei gegen eine stärkere Beteiligung der Bundesländer und ein Mehr an Umweltschutz nichts einzuwenden. Ein kritischer Punkt ist nach Lambsdorff hingegen das Thema Schutz von wettbewerbsfähigen DDR-Betrieben. Am Markt werde sich entscheiden, wer mithalten könne und wer nicht, sagte der FDP-Vorsitzende und fügte hinzu, wer die DDR-Wirtschaft unter eine Käseglocke stellen wolle, mache die Sache für Bonn teurer und verhindere den Erfolg. Klar ist für Lambsdorff: Eines steht für die FDP fest, wir haben das von Anfang an gesagt. Am Wortlaut des Staatsvertrages kann nichts geändert werden und wird nichts geändert werden. Eine zweite Unterzeichnungszeremonie kommt nicht in Betracht. Für seine eigene Partei mahnte Lambsdorff an, dass im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag die Enteignungsfrage geklärt werden müsse. Rückgabe an die früheren Besitzer laute die Devise. Wo dies nicht möglich sei, müsse Entschädigung erfolgen, so Lambsdorff. Die FDP mache davon ihre Zustimmung zum Staatsvertrag nicht abhängig, sagte er. Sie lege aber großen Wert auf eine Regelung. In den letzten 48 Stunden ist es zu schweren Zusammenstößen in Jerewan zwischen Armeniern und Truppen des Innenministeriums gekommen. Nach den vorliegenden Informationen sollen im Zusammenhang mit der Vorbereitung des heutigen Nationalfeiertages mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen sein. Ein Mitglied der Nationalen Volksfrontbewegung sprach sogar von 24 Toten. Am Nachmittag fand in der armenischen Hauptstadt wiederum eine Kundgebung statt, auf der Vertreter der Volksfront zu Ruhe und Besonnenheit aufrief. Wie es zu den Auseinandersetzungen gekommen ist, darüber liegen unterschiedliche Darstellungen vor. Das Innenministerium in Jerewan behauptet, am Sonntag hätten bewaffnete Nationalisten einen Militärkonvoi überfallen, um Waffen zu erbeuten. Die Soldaten hätten dabei 14 Angreifer getötet, 39 Personen seien bei dem 3 Stunden dauernden Feuergefecht verletzt worden. Laut TASS kam es am Sonntagnachmittag zu einem weiteren Schusswechsel zwischen Soldaten und Nationalisten auf dem Bahnhof von Jerewan. Dabei starben 6 Armenier, die nach Darstellung von TASS das Feuer auf die Soldaten eröffnet hatten. Dass 6 Zivilisten getötet wurden, bestätigt auch die Volksfrontbewegung in Jerewan. Allerdings erklärte eines der Mitglieder, Boris Yesarian, die Gründe, warum es zu dem Zwischenfall kam, seien ungeklärt. Seit Tagen würden von Seiten der Armee die Unruhen geschürt, die Soldaten seien brutal auch gegen Kinder und Frauen vorgegangen und hätten die Auseinandersetzungen provoziert. Nach dem Vorfall am Bahnhof habe der zuständige Kommandant der Volksfront zugesagt, keine Truppen in die armenische Hauptstadt zu verlegen. Als dann doch Panzer nach Jerewan unterwegs waren, hätten Menschenmengen die Straßen gesperrt und ein Einrücken verhindert. Um 6 Uhr heute Morgen, so Yesarian, sollen Soldaten auf das Gebäude der Volksfront geschossen haben. Nur durch das besonnene Verhalten seiner Leute sei es nicht zu Schlimmerem gekommen. Wie sich die Situation in Armenien, das heute auch noch von einem Erdbeben heimgesucht wurde, entwickeln wird, ist zur Stunde ungewiss. In den letzten Tagen hatten Militärs immer wieder darauf hingewiesen, dass infolge der Auseinandersetzungen mit Aserbaidschan in der Republik noch umfangreiche Waffenbestände vorhanden seien. Ungewiss ist in Moskau auch, wer nun endlich zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets der Russischen Föderation gewählt wird. Nachdem in den beiden vorherigen Wahlgängen weder der Reformer Boris Jelzin noch der Konservative Poloskow die Mehrheit der Stimmen errangen, meldeten heute in einem dritten Wahlgang neben diesen beiden noch 6 andere Abgeordnete ihre Kandidatur an. Als vorgeschlagen wurde, Jelzin sowie Poloskow aus dem Rennen zu nehmen, um, so ein Abgeordneter, nicht weiterhin die Entscheidungsfindung zu blockieren, kam es im Kreml-Palast zu tumultartigen Szenen, denen erst Boris Jelzin ein Ende setzte, indem er ans Mikrofon trat und die Abgeordneten ermahnte, sich ans Reglement zu halten. Er werde weiterhin kandidieren, sagte Jelzin und schloss im Fall eines PAD eine Koalitionsregierung mit den Konservativen keineswegs aus. Überraschenderweise zog dann am Abend aber doch der konservative Poloskow seine Kandidatur zurück, sodass jetzt wiederum nur Jelzin und der Ministerpräsident Russlands Alexander Vlasov als aussichtsreichste Bewerber übrig bleiben. Vlasov selbst hatte am Freitag letzte Woche seine Kandidatur zurückgezogen. Dafür war Poloskow angetreten, der jetzt wiederum Vlasov den Platz räumt. Hinter dem ganzen Hin und Her könnte sich eine mehr oder weniger geschickte Strategie verbergen. So gilt der jetzt wieder kandidierende Vlasov als Vertrauter Gorbatschows. Im südamerikanischen Kolumbien, in dem Land, in dem einer sein Leben riskiert, wenn er für ein politisches Amt kandidiert und den Kampf gegen die Drogenbarone in sein Programm schreibt, in diesem Land wurde am Wochenende ein neuer Präsident gewählt. Und gewonnen hat die Wahl der Kandidat der regierenden liberalen Partei Gaviria, der sich von der Mafia nicht unterkriegen lassen will, wie er beteuert. Zur Wahl in Kolumbien, Hero Bus. Fast die gesamte kolumbianische Presse hebt heute in ihrer Wahlberichterstattung hervor, dass der Wahlsonntag ruhig verlaufen sei, ohne die befürchteten schweren Terrorausschreitungen. Aus europäischer Sicht erstaunlich, denn immerhin haben Gewaltaktionen an diesem Tag mindestens 17 Menschen das Leben gekostet. Verantwortlich für die Bluttaten sind allerdings nicht die Drogenhändler, auf die sich das Hauptaugenmerk der insgesamt 230.000 Sicherheitsagenten richtete, sondern die Guerilla. Sie verübt im Landesinneren eine Serie von Attacken gegen Wahllokale und Fahrzeuge, in denen Wahlunterlagen transportiert wurden. Zurzeit sind noch 4 linke Rebellenbewegungen im Land aktiv. Eine 5., die M19, hatte sich im März als politische Partei etabliert und jetzt zum ersten Mal an einer Präsidentschaftswahl teilgenommen. Ihr Kandidat, der 41-jährige deutschstämmige Ingenieur Antonio Navarro-Wolf, sorgte für die größte Überraschung am Sonntag. Er kam auf Anhieb auf 12% der Stimmen und sicherte sich sogar in 3 Großstädten den ersten Platz. Er hat sich der kommenden Regierung als Vermittler angeboten bei Friedensgesprächen mit früheren Waffenkameraden. Der unumstrittene Sieger vom Sonntag, der liberale César Gaviria Trujillo, bekräftigte am frühen Montagmorgen, er werde den Kampf gegen die Kokainkartelle fortsetzen und keinesfalls Verhandlungen mit den Drogengangstern aufnehmen. Wie zahlreiche kolumbianische Spitzenpolitiker, darunter 2 der unterlegenen Präsidentschaftskandidaten, fordern. Mit Gaviria bekommt Kolumbien Anfang August den jüngsten Staatschef in diesem Jahrhundert. Doch trotz seiner gerade 43 Lebensjahre ist er bereits ein erfahrener Politiker. Der gelernte Volkswirt stammt aus einer Kaffeepflanzerfamilie, war Bürgermeister seiner Heimatstadt Pereira, mit 26 Jahren Parlamentsmitglied und später kurzfristig Parlamentspräsident. Mehrfach bekleidete er Ministerämter, zuletzt war er Innenminister des amtierenden liberalen Präsidenten Barco. Die Präsidentschaftskandidatur war ihm angetragen worden nach der Ermordung des liberalen Starpolitikers Luis Carlos Galán im August vergangenen Jahres durch die Rauschgiftmafia. Für die kommenden 4 Jahre hat sich Gaviria viel vorgenommen. Innerer Frieden in Kolumbien und Demokratisierung der von Vetternwirtschaft und Korruption geplagten Staatsinstitutionen. Erreichen will er die Neuordnung unter anderem durch eine umfassende Verfassungsreform. Parallel zur Präsidentschaftswahl hat am Sonntag eine Volksbefragung stattgefunden, bei der sich 90% der Wähler für die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung ausgesprochen haben. Von den westlichen Industrieländern erwartet Gaviria, wie er nach Bekanntgabe seines Wahlsiegs erklärte, zweierlei: Anstrengungen zur Eindämmung des Drogenkonsums, der Waffenverkäufe und der Wäsche von Gewinnen aus Rauschgiftgeschäft. Und zweitens Abbau der Exporthindernisse für kolumbianische Produkte, um, wie er sagte, die ungeheuren wirtschaftlichen und sozialen Kosten des Drogenkrieges für Kolumbien aufzufangen. Nochmal zurück nach Deutschland, genauer in die DDR. Bekanntlich liefern sich dort die bundesdeutschen Zeitungsverlage einen harten Kampf um Marktanteile bei den Lesern mit ziemlich verheerenden Folgen für die bisher angestammten Blätter der DDR. Nicht nur das neue Deutschland musste in der Lesergunst drastisch federn lassen, auch andere Publikationen leiden unter Leserschwund. Ansgar Hocke dazu aus Ost-Berlin. Sie sind auf dem Vormarsch und wohl nicht mehr zu stoppen, die Medienprodukte aus der Bundesrepublik. Allein 23 Tageszeitungen, 42 Wochenblätter, 240 Zeitschriften aus der Bundesrepublik sind für den Vertrieb in der Noch-DDR inzwischen registriert. In Ost-Berlin gehen pro Tag 200.000 Exemplare der Westberliner Zeitungen Morgenpost, Tagesspiegel und BZ an die Leser. Früher standen die Leute an, um überhaupt eine Tageszeitung zu ergattern. Die Papierrationierung der SED hielt die Kioske knapp. Abonnementvertrieb war angesagt. Von Rationierung kann keine Rede mehr sein. Die Frau am Zeitungsstand klagt trotzdem. Die stehen immer noch an. Nach Zeitung, ich weiß ja auch nicht warum, aber das ist eben so. Na, junge Welt nicht so, die ist sehr zurückgegangen. Und Neue Deutschland ist mittelprächtig, würde ich sagen. Tribüne ist noch, geht eigentlich noch ganz gut. Am besten geht die Berliner, unsere Berliner Zeitung. Wir müssen viel Remittenten machen. Neue Zahlen belegen diesen Eindruck der Zeitungsverkäuferin. Der Medienmarkt der DDR steckt mitten in der Krise. Die landesweit vertriebenen staatlich gelenkten Blätter, 9 Stück an der Zahl, spüren dies zuallererst. Von Dezember bis Mai kündigten knapp 1,8 Millionen Leser ihr Abonnement auf. Anders ausgedrückt, die DDR-weit verbreiteten Zeitungen mit den stets gleichlautenden Schlagzeilen verloren in den letzten 5 Monaten fast die Hälfte ihrer Leser. Das einstige Zentralorgan der SED, das Neue Deutschland, verbuchte sogar ein Minus von 64%. Ebenso hoch der Rückgang beim ehemaligen Zentralorgan der FDJ, der Jungen Welt, bei der Gewerkschaftszeitung Tribüne das Gleiche. Die Gründe liegen eigentlich auf der Hand. Die Nachfrage nach parteilich ausgerichteten Blättern ließ nach, auch wenn diese nicht mehr die Lobhudeleien vergangener Tage abdruckten. Mit dem Austritt aus der SED bestand auch kein Zwang mehr, das ND zu abonnieren. Immerhin verließen 1,5 Millionen Mitglieder die sogenannte Einheitspartei. Der Preis für die überregionalen Zeitungen stieg zudem um das Dreifache. Die SED subventionierte ihre Parteipresse jährlich mit 332 Millionen Mark. Damit ist es jetzt aus und vorbei. Und 23 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Bundesregierung und SPD-Opposition haben sich heute bei ihrer ersten Aussprache über den Staatsvertrag mit der DDR auf ein weiteres Spitzengespräch am 12. Juni verständigt. DDR-Ministerpräsident de Maizière will in der Auseinandersetzung um Innenminister Distel von der DSU vermitteln. Der sowjetische Präsident Gorbatschow ist zur Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Parlamentspräsidenten der Russischen Föderation, Jelzin, bereit. Der Aufsichtsratsvorsitzende des Coop-Einzelhandelskonzerns, der frühere Wirtschaftsminister Friedrichs, hat zusammen mit 2 anderen Mitgliedern des Gremiums sein Amt niedergelegt. Hören Sie nun die Meldungen im Einzelnen. Bundesregierung und SPD-Opposition wollen am 12. Juni zu einem zweiten und möglicherweise abschließenden Spitzengespräch über den Staatsvertrag mit der DDR zusammenkommen. Bei ihrem ersten Treffen heute bei Bundeskanzler Kohl in Bonn vereinbarten beide Seiten, 3 Expertengruppen einzusetzen. Sie sollen die strittigen Themenkomplexe, wie die von der SPD geforderten Nachbesserungen beim Umweltschutz und die Hilfen beim Strukturwandel der DDR-Wirtschaft erörtern. Auch soll bei der Währungsumstellung verhindert werden, dass die Vermögen des früheren DDR-Staatssicherheitsdienstes und der ehemaligen Blockparteien ebenso umgetauscht werden können wie private Gelder. Ihre endgültige Haltung zum Staatsvertrag wollen die Sozialdemokraten, nach Angaben von Parteichef Vogel, erst nach Ende aller Beratungen festlegen. Dies werde voraussichtlich am 14. Juni geschehen, wenn SPD-Führung und Bundestagsfraktion zu Sondersitzungen zusammentreten. Kanzlerkandidat Lafontaine solle in die Entscheidungsfindung eng einbezogen werden. Umstritten ist zwischen Bundesregierung und SPD nach wie vor der Zeitpunkt für gesamtdeutsche Wahlen. Die Sozialdemokraten wollen solche Wahlen erst dann, wenn alle inneren und äußeren Aspekte der Einheit geklärt sind. Die Koalition strebt dagegen nach den Worten von Kanzleramtsminister Seiters einen frühen Gesamtwahltermin an, stelle dabei aber keinerlei Junktim zum Staatsvertrag her. Eine schnelle Privatisierung der volkseigenen Betriebe in der DDR hat Ostberlins Wirtschaftsminister Pohl angekündigt. Die Entflechtung der Kombinate und die Überführung der rund 8000 Staatsbetriebe in neue Rechtsformen müsse bis Oktober weitgehend abgeschlossen sein, sagte Pohl heute nach einem Gespräch mit seinem Bonner Kollegen Hausmann in der Bundeshauptstadt. Beide Politiker vereinbarten, zwei Expertengruppen einzusetzen, die sich mit Fragen der Strukturanpassung und dem Aufbau der mittelständischen Industrie in der DDR befassen soll. Pohl teilte weiter mit, die DDR wolle Investitionsgüter von der geplanten Importsteuer zum Schutz heimischer Produkte ausnehmen. Auf Konsumgüter aus der Bundesrepublik wird ab 1. Juli eine befristete Importabgabe von 11% erhoben. Gleichzeitig sollen Exporte der DDR mit 11% begünstigt werden. Die Maßnahmen gelten nach offiziellen Angaben bis Ende März nächsten Jahres. Die Union in Bonn und die Allianzparteien in Ost-Berlin wollen die deutsche Einheit so schnell wie möglich. In ihrer ersten gemeinsamen Fraktionssitzung heute im Berliner Reichstagsgebäude machten sie zugleich klar, dass es am Staatsvertrag sowie der Wirtschafts- und Währungsunion nichts mehr zu rütteln gäbe. Der Vorsitzende der Ost-CDU, Ministerpräsident de Maizière, erklärte, er mache einen Beitritt der DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes jedoch von begleitenden Absprachen abhängig. Als unverzichtbar bezeichnete de Maizière dabei erneut die äußeren Aspekte wie die 2+4-Verhandlungen und das Verhältnis zur Sowjetunion. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. DDR-Ministerpräsident de Maizière will im Streit zwischen der DSU-Volkskammerfraktion und Innenminister Distel vermitteln. Wie Regierungssprecher Gehler heute nach einer Unterredung zwischen de Maizière und Fraktionschef Walter ankündigte, soll Anfang nächster Woche zwischen dem Regierungschef, dem Fraktionsvorstand und Distel ein klärendes Treffen stattfinden. De Maizière hatte es zuvor abgelehnt, der Forderung von Walter nachzukommen und seinen Innenminister zu entlassen. Die DSU-Fraktion wirft Distel vor, die Auflösung der ehemaligen Staatssicherheit nicht konsequent genug zu betreiben und frühere Mitarbeiter des Geheimdienstes im Zuständigkeitsbereich des Innenministeriums zu beschäftigen. Im neuen Ostberliner Magistrat werden nun doch keine Senatoren aus dem Westteil der Stadt vertreten sein. Der designierte Ostberliner Oberbürgermeister Schwierzinger, SPD, zog am Abend seinen Vorschlag zurück, drei Senatoren gleichzeitig in seine Stadtregierung wählen zu lassen. Auf einer Pressekonferenz im Roten Rathaus begründete Schwierzinger sein Vorgehen mit der Ablehnung des Vorschlags durch den künftigen Koalitionspartner CDU. Die SPD wolle ein Scheitern des Bündnisses nicht in Kauf nehmen, betonte er. Auch bei den Fraktionen der rot-grünen Senatskoalition in West-Berlin war die Anregung Schwierzinners auf Widerstand gestoßen. Zwei Tage vor seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Bush ist der sowjetische Staatschef Gorbatschow am Abend zu Gesprächen mit der kanadischen Regierung in Ottawa eingetroffen. Bei seiner Ankunft erklärte Gorbatschow, die Sowjetunion wolle eng mit Kanada und anderen westlichen Staaten beim Projekt eines gemeinsamen europäischen Hauses zusammenarbeiten. Die rasanten politischen Veränderungen in der Welt erforderten mehr denn je den offenen Dialog zwischen Ost und West. Morgen will Gorbatschow nach Washington weiterreisen. Der sowjetische Präsident Gorbatschow hat seine Bereitschaft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem neu gewählten Parlamentspräsidenten der Russischen Föderation, Jelzin, bekundet. Nach einer ersten Unterredung mit dem kanadischen Premierminister Mulroney, sagte Gorbatschow am Abend in Ottawa, er habe Jelzin bereits seinen Willen zur Kooperation bei der Lösung der schwierigen wirtschaftlichen und politischen Probleme zugesagt. Jelzin selbst erklärte nach seiner Wahl heute in Moskau, ihm läge daran, sich mit Gorbatschow auszusöhnen und jegliche Konfrontation mit dem Präsidenten der UdSSR zu vermeiden, solange dies ohne Verletzung der Interessen der Russischen Föderation möglich sei. Jelzin wurde heute mit 534 Stimmen und damit mit absoluter Mehrheit zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets der Russischen Föderation gewählt. Frankreich gewährt Polen Umschuldungen in Höhe von umgerechnet 2,5 Milliarden Mark. Ein entsprechendes Abkommen wurde heute zum Abschluss eines zweitägigen Besuchs des polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki in Paris unterzeichnet. Nach Angaben des französischen Finanzministeriums wird Warschau darin ein Zahlungsaufschub von 8 Jahren und eine Tilgungsfrist von 14 Jahren eingeräumt. Außerdem sicherte Frankreich der polnischen Regierung weitere Finanzhilfen und Kreditgarantien für Gemeinschaftsunternehmen zu. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats des finanziell angeschlagenen Einzelhandelskonzerns Coop, Friedrichs, und zwei weitere Mitglieder dieses Gremiums haben ihre Ämter mit Wirkung zum 31. Mai niedergelegt. In einem Interview mit dem zweiten deutschen Fernsehen sagte Friedrichs am Mittag, die Eigentümerbanken wollten bei der wirtschaftlichen Sanierung der Handelskette einen anderen Weg gehen, als er ihn für richtig halte. Der frühere Bundeswirtschaftsminister hatte immer wieder erklärt, dass er Coop als Ganzes erhalten und sanieren wolle. Die Banken haben aber nach Korrespondentenberichten offensichtlich die Absicht, das Unternehmen in Teilen an andere Interessenten zu verkaufen. Nachdem Oskar Lafontaine die Genossen in Bonn gestern heftig durcheinandergewirbelt hatte mit seiner Empfehlung, den deutsch-deutschen Staatsvertrag im Bundestag abzulehnen, ihn im Bundesrat aber passieren zu lassen, herrschte heute die Ruhe nach dem Sturm. Nun scheint sie wieder vorhanden, die einheitliche Linie bei den Sozialdemokraten, die führende Parteimitglieder gestern so schmerzlich vermisst hatten. Denn nach dem Gespräch der SPD-Delegation mit der Regierung im Kanzleramt sieht man sich den Forderungen nach Nachbesserung zum Staatsvertrag näher. Zugleich aber bestätigt im Beschluss des Parteivorstandes, wonach die Haltung zum Staatsvertrag erst im Lichte der Antworten der Bundesregierung abschließend bewertet werden soll. Harmonische Töne also in Bonn, ungetrübt jedenfalls heute durch Dissonanzen aus dem Saarland. Die Verhandlungen zwischen Opposition und Koalition zum Staatsvertrag und die anschließende Tagung der SPD-Fraktion in Bonn bilden den Auftakt unserer Berichterstattung. Die weiteren Themen. Erste gemeinsame Sitzung von Unionsfraktion und Allianzfraktion im Berliner Reichstag. Gorbatschows Widersacher Jelzin ist Präsident der Russischen Föderation. Michail Gorbatschow besucht derweil Kanada. Rangelei um die Zusammensetzung des Ostberliner Magistrats. Druck gegen DDR-Innenminister Distel wächst. Unruhe in der Hamburger Strafanstalt Fuhlsbüttel. Und Coop-Sanierer Friedrichs nimmt seinen Hut. Zunächst also nach Bonn und zu den Nachbesserungsgesprächen zwischen Opposition und Regierung. Dieter Kopp fasst die Ergebnisse zusammen. Koalition und Opposition haben heute wie verabredet ihr erstes Spitzengespräch über den Staatsvertrag mit der DDR geführt. Wer erwartet hatte, dass sich der Streit der vergangenen Tage fortsetzen würde, sah sich getäuscht. Die Kontrahenten suchten das Gemeinsame, nicht das Trennende. Alle äußerten sich anschließend zufrieden, wenngleich sie die Akzente unterschiedlich setzten. Strukturhilfen für überlebensfähige DDR-Betriebe, Umweltschutz und Parteivermögen waren die wichtigsten Themen des Meinungsaustauschs, der sich im Bonner Palais Schaumburg über 2 Stunden hinzog. Kanzleramtsminister Seiters zog anschließend das Fazit. Wir haben auch in der Vergangenheit Gespräche geführt mit der Opposition und mit den Ländern. Wir sind auch weiterhin zu Gesprächen mit der Opposition bereit, auch über diese 3 Fragen und darüber, wie wir hier die Argumente austauschen. Bei der Missbrauchsregelung, an der wir gemeinsam interessiert sind, bei den Umweltfragen und auch bei den Strukturanpassungsmaßnahmen. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass in 3 Gesprächsgruppen die Fragen, die ich hier genannt habe, noch weiter diskutiert und erörtert werden. Seiters stellte kategorisch fest, dass die Regierung am Termin 1. Juli für das Inkrafttreten des Staatsvertrages nicht rütteln lasse. Ein Jungtim mit der verbindlichen Nennung von Terminen für den Beitritt der DDR nach Artikel 23 Grundgesetz oder für gesamtdeutsche Wahlen sehe sie nicht. Allerdings strebe sie möglichst frühzeitige Wahlen an, fügte der Kanzleramtsminister hinzu. Oppositionsführer Vogel begrüßte vor den Journalisten die Bereitschaft der Regierung, einen Konsens in den umstrittenen Fragen der Deutschlandpolitik herbeizuführen. Nach seiner Auffassung ist die Regierung auf den Kurs eingeschwenkt, den die SPD mit ihren Forderungen nach Nachbesserung des Staatsvertrages vorgegeben habe. Es habe sich gezeigt, fügte er hinzu, dass auch die andere Seite das Problem der Vermeidung von Massenarbeitslosigkeit in der DDR in den Vordergrund rücke. Vogel kündigte an, dass die SPD am Ende der Beratungen ihre Haltung zum Staatsvertrag festlegen werde, gemeinsam mit Oskar Lafontaine. Wir werden Entscheidung über unser Abstimmungsverhalten, natürlich unter vollster Einbeziehung des Kanzlerkandidaten, wie anders wäre das möglich, am Ende treffen. Am Ende im Lichte der Antworten, die auf unsere Forderungen gegeben werden. Ich bin auch nicht bereit, vorher jeweils Zwischeneinschätzungen über das Ergebnis dieser Entscheidung anzustellen. Übereinstimmung herrschte in dem Gespräch im Palais Schaumburg darüber, dass die beiden deutschen Parlamente ihre geplante Erklärung zur Garantie der polnischen Westgrenze vor Verabschiedung des Staatsvertrages abgeben sollten. Unklar blieb noch die Form. Unverändert blieben dagegen die Meinungsverschiedenheiten mit Blick auf die Forderung der Sozialdemokraten nach einer Volksabstimmung über die deutsche Einheit und eine gesamtdeutsche Verfassung. FDP-Chef Lambsdorff unterstrich das Verlangen seiner Partei, die durch Enteignung entstandenen Eigentumsprobleme in der DDR befriedigend zu regeln. SPD-Chef Hans-Jochen Vogel trat am späten Nachmittag mit den Ergebnissen dieser ersten Nachbesserungsgespräche vor die Fraktion. Und dort erntete er zufriedene Zustimmung. Alfred Schröder berichtet. Die Sozialdemokraten demonstrierten Einigkeit und Zufriedenheit. Ohne erkennbaren Widerspruch nahmen sie den Bericht Vogels über seine heutigen Gespräche mit Kanzler Kohl entgegen, wobei Vogel die Marschroute für die kommenden Wochen festlegte. Die endgültige Bewertung der Verhandlungen könne erst an ihrem Ende vorgenommen werden. Vorher also auch kein Ja oder Nein zum Staatsvertrag. Nach der vierstündigen Fraktionssitzung trat ein sichtlich gelöster Vorsitzender vor die Presse und Vogel beantwortete die Frage eines Kollegen, ob er sich denn heute besser fühle als gestern. Also ich bin nicht verpflichtet, über meinen jeweiligen Gefühlszustand Auskunft zu geben. Über meinen Kenntnisstand und meine Bewertungen, wo sinnvoll will ich das in der Tat tun. Aber ich habe mir auch im Laufe der Zeit einen gewissen Gleichmut anerzogen, der Gefühlsschwankungen nach oben und nach unten nicht mehr so extrem Raum lässt. Worauf ein Fernsehkollege feststellte, Vogel sehe heute aber viel besser aus als gestern. Das muss ich entschieden bestreiten. Ich sehe immer gut aus und gestern habe ich auch gut ausgesehen. Der Name Lafontaine sei äußerst selten gefallen in der heutigen Fraktionssitzung, sagte Vogel, da es ja in der Hauptsache um seinen Bericht über das Kanzlergespräch und die zukünftige Strategie ging. Er fügte aber hinzu, der Kanzlerkandidat ist der Kanzlerkandidat der SPD und niemand bei uns hat ein Interesse daran, ihn zu schwächen. Er muss gestärkt die Auseinandersetzung führen, die im Herbst und im Winter dieses Jahres zu führen ist. Andere Fraktionsmitglieder bestätigten, dass die kritischen Äußerungen des Kanzlerkandidaten zum Staatsvertrag in der Sitzung keine Rolle gespielt hätten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke sagte, die SPD sei sich mit Lafontaine darüber einig, dass dem Staatsvertrag in seiner jetzigen Form nicht zugestimmt werden könne. Einen innerparteilichen Streit gebe es jedoch nicht, sagte Ehmke und fügte hinzu, Oskar Lafontaine ist als Kanzlerkandidat ganz unbestritten. Die SPD weiß ja auch, dass sie niemand hat, der auch nur ähnliche Erfolgschancen hätte. Und in der Grundposition sind wir uns ja darin einig, dass der Staatsvertrag, so wie er jetzt vorliegt, für die SPD nicht annehmbar ist. Und nun sind wir in Verhandlungen, um noch das eine oder das andere durchzusetzen. Und die muss man erst mal abwarten. Da muss man sehen, wie man votiert. Parteivorstandsmitglied Carsten Vogt sagte, auch der Termin für gesamtdeutsche Wahlen sei kein Thema gewesen. Er stünde ja auch nicht im Zusammenhang mit dem Staatsvertrag. Selbst die DDR-Regierung und die CDU dort seien dieser Meinung, sagte Vogt. Und damit ist klar, übrigens sowieso klar, dass später erst über gesamtdeutsche Wahlen geredet werden kann und dass dabei vor allen Dingen der Entscheidungspunkt ist der DDR-Regierung, wann sie gesamtdeutsche Wahlen will, wann sie der Bundesrepublik Deutschland beitreten will. Und sie sagt, dazu müssen erst die Länder der DDR gebildet sein. Und die Länder der DDR werden erst gebildet mit Wahlen zu den Landesparlamenten, also am 2. Dezember. So wie es jetzt aussieht, kann also auf keinen Fall am 2. Dezember gesamtdeutsche Wahlen stattfinden. Wenn, dann erst im nächsten oder übernächsten Jahr. Um den Staatsvertrag, die Forderungen der SPD und einen Termin für gesamtdeutsche Wahlen drehte sich heute im Berliner Reichstag die erste gemeinsame Sitzung der Bonner CDU-CSU-Fraktion und der Volkskammerfraktion Allianz für Deutschland. Darin, wenn die Titel Radikalreformer und Widersacher Gorbatschows fallen, weiß inzwischen fast jeder, dass es sich um Boris Jelzin handelt. Der Hauptrivale des sowjetischen Präsidenten konnte seine Macht heute entscheidend ausbauen. Nach langem Hin und Her wurde er zum Oberhaupt der 148 Millionen Einwohner zählenden russischen Sowjetrepublik gewählt. Sein Sieg wurde als empfindliche Schlappe für Gorbatschow gewertet, zumal dessen Kandidat Alexander Vlasov durchfiel. Aus Moskau Hermann Krause. Mit 535 Stimmen ist heute Vormittag mit knapper Mehrheit der Radikalreformer Boris Jelzin zum Vorsitzenden des Obersten Sowjets der Russischen Föderation gewählt worden. Sein Gegenkandidat, der bisherige russische Ministerpräsident Alexander Vlasov, erhielt hingegen nur 476 Stimmen. Für seine Wahl benötigte Jelzin 531 Stimmen. Er erhielt also 4 Stimmen mehr als erforderlich. Gegen ihn stimmten 502 Abgeordnete. Im russischen Kongress der Volksdeputierten wurde die Wahl mit langanhaltendem Applaus und Bravo-Rufen begrüßt. In den Räumen des Kremlpalasts kam es in der Pause zu tumultartigen Szenen. Zuvor war Jelzin mit Blumen in der Hand zum Präsidententisch gegangen und hatte sichtlich bewegt, sich für das Vertrauen bedankt. In einer kurzen Grundsatzrede schlug er vor, dass heute die einzelnen politischen Gruppierungen im Kongress ihre Delegierten bestimmen, um dann morgen an einer Art runden Tisch in einer Versöhnungskommission gemeinsam wichtige Entscheidungen wie die Besetzung der Posten im Parlament und in der Regierung zu beraten. Damit deutete Jelzin seine Bereitschaft an, seine Ankündigung, die er bereits vor der Wahl gemacht hatte, nämlich eine Koalitionsregierung zu bilden, in die Tat umzusetzen. Einen Eid könne er nicht ablegen, sagte Jelzin, dies stünde nur einem Präsidenten zu. Er könne aber fest versprechen, dass er im Namen der Bürger Russlands, im Namen der Menschen und Völker, die auf dem Territorium Russlands leben, und im Namen der Einheit nichts und niemanden schonen werde, weder seine Gesundheit noch seine Zeit, um den Zustand der Krise zu überwinden und Russland in eine bessere Phase zu führen. Für den Fall seiner Wahl zum Vorsitzenden des Obersten Sowjet hatte Jelzin schon vor der nun 12 Tage dauernden Sitzung des Kongresses erklärt, seinen Vorstellungen nach solle der Präsident der Russischen Föderation endgültig erst in einem Jahr gewählt werden, und zwar dann vom Volk direkt. Auch für dieses Amt, das ähnlich dem des sowjetischen Präsidenten gestrickt sein wird, werde er kandidieren. Der heutigen Wahl vorausgegangen war ein politisches Taktieren der Anti-Jelzin-Fraktion, das dann aber doch erfolglos blieb. Nicht nur Michael Gorbatschow hatte selbst eingegriffen, indem er Jelzin vorwarf, Russland vom Sozialismus trennen zu wollen. Die Partei hatte versucht, über die Kandidatenaufstellung Jelzin zu isolieren. So war der jetzt unterlegene Vlasov aus dem Rennen gezogen worden. Dafür wurde der konservative Poloskow nominiert, der dann wieder auf seine Bewerbung verzichtete. Die Wahl Jelzins bedeutet für den einstigen Kandidaten des Politbüro, der von Gorbatschow selbst von seinem Posten als Moskauer Parteichef entfernt wurde, ein Comeback in einem wichtigen politischen Amt, in dem genügend Macht vorhanden ist, um seine Vorstellungen durchzusetzen. Bevor Michail Gorbatschow am Donnerstag zum Gipfeltreffen mit George Bush reist, besuchte er heute Kanada. Ob dies eine Visite von hoher politischer Bedeutung oder nur ein Zwischenstopp auf der weiten Reise von Moskau nach Washington ist, sagt Ihnen Hans-Peter Riese. Zu einer nur 24-stündigen Visite in Kanada ist der sowjetische Staatspräsident Gorbatschow heute um 12 Uhr Ortszeit in Ottawa eingetroffen. In einer kurzen Ansprache auf dem Flughafen, wo er von Generalgouverneur Natushin, dem Vertreter der britischen Krone, empfangen wurde, sagte Gorbatschow, es sei in diesen Zeiten dramatischer Veränderungen besonders wichtig, dass sich enge Nachbarn wie die UdSSR und Kanada vertrauensvoll miteinander berieten. Ausdrücklich erwähnte Gorbatschow die Allianz der beiden Staaten im Zweiten Weltkrieg sowie die Rolle Kanadas in Europa. Politische Beobachter in Ottawa verweisen in diesem Zusammenhang auf eine außenpolitische Grundsatzrede des kanadischen Außenministers Clark, in welcher dieser eine neue NATO-Strategie und eine verbindliche neue politische Struktur der KSZE gefordert hatte, sowie die Stationierung neuer, bodengestützter atomarer Kurzstreckenraketen strikt ablehnt. Clark begründet diese Position damit, dass solche Waffen von ihrer Reichweite her nur noch die, wie er sagte, befreundeten Staaten Polen, CSSR und DDR erreichen könnten. Dies wird bei Gorbatschow deshalb besondere Aufmerksamkeit erregen, weil die künftige Struktur Europas und die Frage der NATO-Mitgliedschaft eines vereinigten Deutschland, die vom Westen gefordert wird, im Mittelpunkt des übermorgen beginnenden Gipfeltreffens mit dem amerikanischen Präsidenten Bush in Washington stehen dürfte. In Kanada, das gegenwärtig von einer schweren innenpolitischen Krise um einen die Provinz Quebec betreffenden Verfassungszusatz heimgesucht wird, findet der Kurzbesuch Gorbatschows relativ wenig Aufmerksamkeit. Die Zeitungen weisen darauf hin, dass der kanadische Ministerpräsident Mulroney gegenwärtig mit ähnlichen separatistischen Problemen zu kämpfen hat wie sein Gast aus Moskau. Gorbatschow war 1983, vor 7 Jahren, noch als ZK-Sekretär für Landwirtschaft schon einmal in Kanada. Und er hat bei diesem Besuch seinen heutigen engsten Mitstreiter für die Reformen in der Sowjetunion, Politbüromitglied Alexander Jakowlew, kennengelernt, der damals gleichsam in der politischen Verbannung in Ottawa Botschafter war. Bei dieser heutigen Visite blieb Jakowlew übrigens zum ersten Mal in Moskau zurück, offenbar als Feuerwehr angesichts der dramatischen Ereignisse in der Sowjetunion. Obwohl einige kanadische Zeitungen ironisch von einer Jetlag-City Ottawa sprechen, Gorbatschows Besuch also nicht mehr Bedeutung zumessen wollen als einer Erholungspause vor dem Gipfel, machen die Gespräche politisch doch Sinn für Moskau. Gorbatschow sucht, wie schon in seinem Gespräch mit dem französischen Staatspräsidenten Mitterrand, Verbündete und Abstimmung für seine Position einer Veränderung der Blockstrukturen in Europa und damit einer anderen Lösung für das vereinte Deutschland als der einer Vollmitgliedschaft in der NATO. Eine, wenn auch nur verbale Unterstützung Kanadas, könnte ihm auf dem Gipfel in Washington durchaus willkommen sein. Ein Zeichen für die Einheit wollte der designierte Oberbürgermeister Ostberlins setzen. Doch er scheiterte mit seiner Idee, drei Westberliner Senatoren in sein Ostberliner Magistrat gleichsam in Doppelfunktion zu holen. Schelte gab es von allen politischen Seiten und so musste Tino Schwerziner am Abend den Rückzug antreten. Aus Berlin, Thomas Klein. Tino Schwerziner zieht seinen Vorschlag zurück und die SPD-Fraktion in Ost-Berlin soll drei neue Kandidaten für den Magistrat finden. Schwerziner zieht zurück, weil kritisiert wurde, nicht nur vom Koalitionspartner CDU, der alternativen Liste in West-Berlin, der SPD im Rathaus Schöneberg, sondern auch von den Parteifreunden in der Ost-Berliner SPD. Die Erklärung des designierten Oberbürgermeisters Schwerziner. Ich bedauere, dass dieser Vorschlag nicht Wirklichkeit werden wird. Verschiedene Gründe haben die verschiedenen Parteien veranlasst, ihn abzulehnen. Allen voran hat sich die CDU, unser vorgesehener Koalitionspartner, verweigert. Die SPD-Fraktion hat sich daraufhin nicht bereit gefunden, mit der CDU in einen grundsätzlichen Affront einzutreten. Diese Schlappe werde aber nichts daran ändern, dass sich Schwerziner morgen von der Stadtverordnetenversammlung in Ost-Berlin zum Oberbürgermeister wählen lassen will. Die Idee, die drei West-Berliner Senatoren Norbert Meisner, Finanzen, Wolfgang Nagel für Bauwesen und die Schulsenatorin Sibylle Volkholz in Personalunion in den Magistrat aufzunehmen, sei vor Tagen gemeinsam mit West-Berliner Sozialdemokraten beschlossen worden. Jetzt gehe es darum, so der Fraktionsvorsitzende der SPD in Ost-Berlin, Knut Herbst, die Koalitionen im Roten Rathaus und im Rathaus Schöneberg nicht zu gefährden. Die Ostberliner CDU und die Alternative Liste haben den Vorschlag Schwerziners strikt abgelehnt und angedroht, die Koalitionen in Ost und West platzen zu lassen. Schwerziner zu seinen Absichten. Dieser Vorschlag hat nichts mit einer Westberliner Okkupation zu tun. Er sollte deutlich machen, dass wir über die Einheit nicht nur reden, sondern auch dafür handeln wollen. Ich bedauere, dass ich den sicher als gewagt empfundenen Vorschlag nicht hundertprozentig durchsetzen konnte. Wir wollen allerdings beim vorgesehenen Zeitplan bleiben und die Stadtverordnetenversammlung morgen in einen Magistrat umwandeln lassen. Dort soll der Magistrat gewählt werden. Morgen früh vor der Versammlung der Stadtverordneten im Roten Rathaus soll der Magistrat vorgestellt werden. Es wird also eine lange Nacht in Ost-Berlin, bis in der SPD-Fraktion der Fehltritt Schwerziners und seine Folgen aus.